Das Glasperlenspiel, Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Hermann Hesse. Musik Christoph Grund und Andreas Rasegi. Bearbeitung Michael Farin. Regie Christiane Ohaus. Ja enim licet, quodam modo livibusque hominibus facilius atque incuriosius verbis reddere quam entia, veruntamen pio diligentique rerum scriptori plane aliter resi habet, nihil tantum repugnat, ne verbis illustretur, ad nihil ad eo necesse est, ante hominum oculos proponere, ut certas quas dam res, quas esse, neque demonstrari, neque probari potest, quae contra eo ipso, quod pii diligentesque viri, illas quasi ut entia tractant, ente nascendique facultati, denn mögen auch in gewisser Hinsicht und für leichtfertige Menschen die nicht existierenden Dinge leichter und verantwortungsloser durch Worte darzustellen sein als die Seienden, so ist es doch für den frommen und gewissenhaften Geschichtsschreiber gerade umgekehrt. Nichts entzieht sich der Darstellung durch Worte so sehr und nichts ist doch notwendiger, dem Menschen vor Augen zu stellen, als gewisse Dinge, deren Existenz weder beweisbar noch wahrscheinlich ist. Welche aber eben dadurch, dass fromme und gewissenhafte Menschen sie gewissermaßen als seiende Dinge behandeln, dem Sein und der Möglichkeit des Geborenwerdens um einen Schritt näher geführt werden. Es ist unsere Absicht, das Wenige, was wir an biografischem Material über Josef Knecht aufzufinden vermochten, hier festzuhalten. Dieser Versuch steht oder scheint im Widerspruch zu stehen zu den herrschenden Gesetzen und Bräuchen unseres geistigen Lebens, da doch gerade das Auslöschen des Individuellen, das möglichst vollkommene Einordnen der Einzelperson in die Hierarchie der Erziehungsbehörde und der Wissenschaften eines der obersten Prinzipien unseres Geisteslebens ist. Dass wir trotzdem auf unserem Versuche bestehen, einiges über das Leben des Ludi Magister Josephus Tertius festzustellen, wie Josef Knecht in den Archiven des Glasperlenspiels genannt wird, und das Bild seiner Persönlichkeit andeutend zu skizzieren, geschieht also nicht etwa aus Personenkult und aus Ungehorsam gegen die Sitten, sondern im Gegenteil ausschließlich im Sinne eines Dienstes an der Wahrheit und Wissenschaft. Denn wir billigen und verehren den Gedanken, welcher der Anonymität unseres Geisteslebens zugrunde liegt. Ein Blick in dessen Vorgeschichte, namentlich in die Entwicklung des Glasperlenspieles, zeigt uns jedoch, dass jede Phase der Entwicklung, jeder Ausbau, jede Änderung, jeder wesentliche Abschnitt unweigerlich, zwar nicht seinen einzigen und eigentlichen Urheber, wohl aber sein deutlichstes Gesicht gerade in der Person dessen zeigt, der die Änderung einführte, der zum Instrument der Umformung und Vervollkommnung wurde. Das allerdings, was wir unter Persönlichkeit verstehen, ist nun etwas erheblich anderes, als was die Biografen und Historiker früherer Zeiten, also lange vor der Reformation unseres Geisteslebens, darunter verstanden haben. Jener Reformation, die im 20. Jahrhundert, also vor etwa 400 Jahren, begann und die dem feuilletonistischen Zeitalter sein Ende bereitete. Einem Zeitalter, das die sich damals inmitten politischer, wirtschaftlicher und moralischer Gärungen, schauerlichster Kriege und Bürgerkriege befindenden Menschen durch eine Flut eifrigen Geschreibes die Augen vor den ungelösten Problemen schließen und sie in eine möglichst harmlose Scheinwelt flüchten ließ. Dem Tode, der der Angst, dem Schmerz standen sie denn auch beinahe schutzlos gegenüber. Von den Kirchen nicht mehr getröstet, vom Geist unberaten. Bombardiert mit nutzlosestem Wissen unterzogen sie sich nicht mehr der Mühe, sich gegen die Furcht stark zu machen. Lebten zuckend dahin. Ertrunken in einer Sintflut vereinzelter, ihres Sinnes beraubter Wissensbruchstücke glaubten sie an kein Morgen. Kurz, man stand bereits dicht vor jener grauenhaften Entwertung des Wortes, welche dann allerdings der Ausgang einer neuen Selbstzucht und Würde des Geistes wurde. Doch zurück zu Josef Knecht. Uns Heutige interessiert weder Pathologie noch Familiengeschichte, nicht das Triebleben, die Verdauung und der Schlaf unseres Helden, nicht einmal seine geistige Vorgeschichte, seine Erziehung durch Lieblingsstudien, Lieblingslektüre und so weiter. Denn uns ist nur jener eines besonderen Interesses würdig, der von Natur und durch Erziehung in den Stand gesetzt wurde, seine Person nahezu vollkommen in ihrer hierarchischen Funktion aufgehen zu lassen, ohne dass ihr doch der starke, frische Antrieb, der den Duft und Wert des Individuums ausmacht, verloren gegangen wäre. Dort nun aber, bei diesen wirklich vorbildhaften Menschen, scheint uns das Interesse für die Person, für den Namen, für Gesicht und Gebärde erlaubt und natürlich. Denn wir sehen auch in der vollkommensten Hierarchie, in der reibungslosesten Organisation keineswegs eine Maschinerie aus toten und an sich gleichgültigen Teilen zusammengesetzt, sondern einen lebendigen Körper, aus Teilen gebildet und von Organen belebt, deren jedes seine Art und seine Freiheit besitzt und am Wunder des Lebens teilhat. In diesem Sinne bemühten wir uns um Nachrichten über das Leben des Glasperlenspielmeisters Josef Knecht und namentlich um alles von ihm selbst Geschriebene.